Kundgabe 6292. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.06.1955. Gottes Gegenwart und Äußerung. Immer bin ich bei euch, so ihr mich in Gedanken rufet, so ihr euch in geistige Gespräche vertiefet, so ihr redet für mich und mein Reich. Immer, wenn ihr wollet, dass ich mitten unter euch bin. Denn dieses habe ich euch verheißen. Und so brauchet ihr mich nicht in der Ferne zu suchen. Ihr könnet euch immer vorstellen, dass ich euch gegenwärtig bin, so wie ihr in kleinem Kreis versammelt seid und nicht weltliche, sondern geistige Gespräche führet. Und so auch könnet ihr euch von mir angesprochen fühlen, und es braucht euch das Zuleiten meines Wortes nichts Verwunderliches zu sein. Denn wie sollte ich anders euch meine Gegenwart beweisen, als dass ich selbst euch anspreche? Darum wird auch jeder mich zu hören vermögen, der des Willens ist, von mir angesprochen zu werden, und alle seine Gedanken werden dann von mir gelenkt sein, weil dieser Wille, mich zu hören, ihm auch sicher meine Anrede oder rechtes Denken garantiert. Ihr wisset doch, dass ich euer Vater bin und ihr meine Kinder seid. Darum ist es auch das Natürlichste, dass der Vater zu seinem Kind spricht und dass das Kind immer dann seine Stimme vernehmen wird, wenn es darauf achtet, wenn es sein Ohr nicht verschließt oder auf laute Klänge lauscht, die ihm von der Welt ertönen. Jeder, der willig ist, mich zu hören, der wird mich auch hören, und jeder mir zugewandte Gedanke sichert ihm nun auch eigenes Denken nach meinem Willen. Und so wird es auch vor Irrtum geschützt sein, wenn es die reine Wahrheit begehrt, wenn Fragen oder ungeklärte Probleme es beschäftigen. Es darf aber niemals bei solchen Fragen eine bestimmte Antwort erwarten, also die Antwort, die es am liebsten hören möchte und die doch nicht der Wahrheit entsprechend zu sein braucht. Wer begehret, in der reinen Wahrheit unterwiesen zu werden, um diese nun auch den Mitmenschen weiterzugeben, der soll sich völlig frei machen von Geistesgut, das ihm von außen vermittelt wurde. Er soll sein Herz entleeren und öffnen für meinen Liebestrom, und ich werde es füllen, seinem Verlangen gemäß, aber auch seiner Aufgabe gemäß, wenn der Mensch mir dienen will. Und so müsstet ihr Menschen einen Unterschied machen, ob ihr selbst nur gedanklich mit mir verkehren wollet, ob ihr meine Ansprache begehret, dass sie euch selbst Trost und Kraft gebe, damit ihr eurer Erdenaufgabe gerecht werden könnet, oder ob ihr euch mir als Mittler anbietet, dass ich durch euch zu allen Menschen sprechen kann. In jedem Falle bin ich selbst euch gegenwärtig. In jedem Falle vernehmet ihr meine Stimme, so wie ihr diese begehret und es mir möglich machet durch euer Begehren und euer Lauschen nach innen. Doch wer einen Auftrag hat von mir, den muss ich auch bedenken seinem Auftrag gemäß. Denn das Erfüllen des Auftrags erfordert ein bestimmtes Wissen, das zu einer lehrenden Tätigkeit befähigt. Und dieses Wissen kann nur ein Mensch empfangen, der einen bestimmten Reifegrad erlangt hat und gewisse Voraussetzungen erfüllt, die ein Zuleiten meines Wortes ermöglichen. Ihr Menschen dürfet alle zu mir kommen, wenn ihr mich selbst hören wollet. Ihr könnet alle glauben, dass ich bei euch bin und zu euch rede, wo immer mein Name in Andacht ausgesprochen wird und euer Herz sich öffnet, dass ich eintreten kann. Doch wen ich zur Arbeit für meinen Weinberg gedingt habe, wem ich das Lehramt aufgetragen habe, dem geht auch das zu, was er für seine Arbeit benötigt. Und diese solltet ihr anhören im festen Glauben, dass ich selbst durch sie spreche, weil es nötig ist, dass ihr Menschen belehrt werdet, auf dass ihr mich erkennen und lieben lernet und nun auch meine Gebote erfüllet und dadurch selig werdet. Amen.